Als ich ein kleiner Junge war, sang ich gern vor mich hin. Denn Daddys kleine Melodie ging mir nicht aus dem Sinn. Wenn Daddy hörte, was ich sang, dann hat er oft gelacht. Denn jedes Wort zu diesem Lied, das hab ich selbst erdacht. Oh, lodeo, dam, dam, dideo, leido, dideo, dam, dam, dideo, dey. Die lodeo, dam, dam, dideo, leido, dideo, dam, dam, dideo, dey. Als ich ein Mann geworden war und als die Liebe kam, hab einer ich mein Herz geschenkt, die ich zur Frau mir nahm. Ein Büblein in der Wiege lag, oft hob ich's auf mein Knie und sang aus meiner Kinderzeit ihm diese Melodie. Jodel, ode, dam, dam, ode, Bübchen dann 3 Jahre alt war, gab er mir keine Ruhe, bis ich ihm unser Liedchen sang, dann lachte er mir zu. Und plötzlich sang der kleine Mann, mir klang's wie ein Gedicht, und eine kleine Träne rann mir über das Gesicht.